Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, die 80er neu belebt, die französische Band Nouvelle Vague. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Elbern. How does it feel to treat me like you do when you let your hands upon me and told me who you are? I thought I was mistaken. I thought I heard your words. Tell me, how do I feel? Tell me now, how do I feel? Those who came before. Monday, der bekannteste Titel der britischen Band New Order, hier in der Version von Nouvelle Vague. Nouvelle Vague gruppieren sich um die Produzenten Olivier Libaud und Marc Collin. Die Sänger wechseln und interpretieren auf ihre Art und Weise bekannte Songs aus den 80er Jahren. Bossa Nova, Easy Listening oder halt im Singer-Songwriter-Stil werden seit 2003 die 80er wieder neu belebt. Und das machen Nouvelle Vague auf ihre ganz eigene Weise. Um zu verdeutlichen, wie ihre Versionen sich vom Original unterscheiden, spiele ich jetzt auch immer mal das eigentliche Stück. In diesem Fall jetzt das Original von New Order. Eine wichtige Band aus den 80ern waren die amerikanischen Cramps. Ihre Version von Rockabilly, Blues und schrägen Texten hat bis heute viele Gruppen inspiriert. Nach dem Tod von Sänger Luke Interior im Jahre 2009 wurde dann das Aus der Band verkündet. Ihr Sound lebt aber bis heute weiter. Hören wir Human Fly erst in der Version von Nouvelle Vague und dann das Original der Cramps. As I got a garbage brain, it's driving me insane. And I don't like the ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. Rock tonight. Die Coverversion von Nouvelle Vague haben wirklich Wellen geschlagen. Als nach den ersten Alben klar war, was das Konzept der Gruppe ist und wie es funktioniert, traten dann auch mal die Urheber auf den Plan. So kommt es auf dem Album 3 dann auch zu einer besonderen Zusammenarbeit. Martin Gore, Chefdenker bei Depeche Mode, singt sein eigenes Stück in der Nouvelle Vague-Version. Das zeigt, dass Gore wirklich Humor hat und auch mal ganz andere Versionen akzeptieren kann. Nouvelle Vague inklusive Martin Gore mit Master and Servant, einer der großen Hits von Depeche Mode. Nouvelle Vague haben etwas ganz anderes aus diesem Synth-Pop-Stück gezaubert, was deutlich wird, wenn man sich das Original anhört. It's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, it's a lot, like. We It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Masculine servants. It's a lot. It's a lot. It's a lot. Like life. Wie weit dürfen Coverversionen gehen? Was kann man machen und was ist tabu? Viele Punk-Freunde werden sich diese Frage gestellt haben, als sie diese Version vom Sex Pistols-Klassiker God Save the Queen gehört haben. Darf man das, einen Punk-Song verchansonnieren? Nouvelle Vague haben das einfach gemacht. God save the Queen, a fascist regime. It made you a moron, a potential H-bomb. God save the Queen, she ain't a human being. There is no future in England's dream. Told what you want, don't be told what you need. There is no future, there is no future, there is no future for you. God save the Queen, we mean it, man. We love our Queen. God tourist our money and our figurehead is not what she seems. When there's no future, how can there be seen? Where the flowers in the dust bin, where the poison in your human machine, where the future, your future. God save history, save your mate parade. Oh Lord God, have mercy, 'cause all crimes are paid. No future. No, no, no future. No, no future. Um zu verdeutlichen, welche Welten zwischen dem Original und der Version von Nouvelle Vague klaffen, hier jetzt die Sex Pistols mit God Save the Queen. Fascist regime. Der Fundus von 80er-Hits ist groß. Es gibt unzählige Compilations mit Songs, die vielleicht zu ihrer Zeit etwas Mutiges und Gewagtes hatten und auch parallel die Tanzfläche gefüllt haben. Der Song Eisbär von der Schweizer Band Grauzone ist zwar längst Geschichte, aber Nouvelle Vague schaffen es mit ihrer Version, dem Song eine komplett andere Note zu verleihen. Ein bisschen, nie weiter. Eisbären, ein bisschen. Grauzone mit Eisbär, einer der in meinen Ohren gelungensten Nouvelle-Vague-Versionen, stammt von Yazoo. Ihr Hit Don't Go war wieder so eine typische Synthpop-Nummer mit einer starken Alison Moyet, die dem Ganzen schon fast eine soulige Note gab. Yazoo war ein Wegbereiter für das, was heute Bands wie LaRue oder Mirrors machen. Elektropop mit Seele. Hören wir erst das Original von Yazoo. Now I'm hooked on you. Keine Coverversion aus der Technikdose, sondern intelligent und sinnlich, so urteilte der französische Sender Arte über Nouvelle Vague. Und Nouvelle Vague haben sich echt Mühe gegeben, einen anderen Aspekt mit hineinzubringen. Das hört man besonders bei ihrer Version von Don't Go, die ich deutlich besser finde als das Original. Auf ihrem Album Couleur sur Paris gehen Nouvelle Vague mal andere Wege. Sie entdecken französische Chansons, Punk- und Rockhymnen neu und bleiben ausnahmsweise mal im eigenen Land. Eine der wenigen Gruppen, die in den 80ern auch außerhalb ihres Landes bekannt wurde, waren Lerita Mitsuko aus Paris. Besonders ihr Hit Marcia Baila wurde so etwas wie das Signet der Gruppe. Hören wir erst die Version von Nouvelle Vague und dann die Live-Version von Lerita Mitsuko. Jambes aiguisées comme des couperets. chinois, la chaleur dans les mouvements d'épaule, à plat comme un hiéroglyphe, un cas de l'opéra. Avec la tête, elle danse aussi très bien, et son visage danse avec tout le reste. Elle a cherché une nouvelle façon et l'a inventée. C'est elle, la sauterelle, la sirène en mal d'amour, le danseur dans la flanelle ou le carton. Morito, comme ta bouche est immense. Inventé. Oh, oh, c'est elle. me rappelle son cool de danse classique. Lerita Mitsuko, Marcia Beiler. Hören wir ein bisschen in den Nachrichten noch ein paar Klänge von Nouvelle Vague, von ihrer Version von dem Synthpop-Song Fade to Grey in einer sehr speziellen Version. Gleich gibt es eine weitere Stunde Soundcheck. Wishing life wouldn't be so.